Der Nibelungenschatz und die Walküre Brunhilde Kundalini. Siegfried badet sich im Blute des toten Drachen, macht sein Fleisch dadurch unsterblich und wird selbst unverletzlich. Sein Körper ändert dabei seine Farbe und Beschaffenheit, seine Konsistenz. Er verwandelt sich in dem nach Albedo und Nigredo einsetzenden tantrisch-alchemistischen Prozess des Rubedo in einen unverwüstlichen, unverderblichen, rötlichen Stoff, das Vraja. Es vollzieht sich eine Umwandlung mit ihm. Es verbleibt jedoch eine verwundbare Stelle, wie bei Achilles. Ein Chakra muss in seiner unsichtbaren Wirbelsäule noch erweckt werden, bevor er zum polaren Absprung in das Sahasrara, das hyperboreische Thule, auf dem Gipfel des Berges Meru seines eigenen astralen Schädels ansetzen kann. Es ist das Herzchakra Anahata oder es ist das Halschakra Vishuddha, das Wortchakra, das noch zu erwecken ist. An dieser Stelle wird er verwundet und getötet. Der Nibelungenschatz war aus rotem Gold, Vraya, das erneuerte Rubedo. In ihm befand sich ein Zauberstab wie derjenige des Pharao, aus dem gleichen Metall und Farbe. Der Schatz der Nibelungen wird, wie die Schätze der Westgotenkönige, der Katharer, der Templer und der SS, die immer im letzten Augenblick in Sicherheit gebracht wurden, in einem Berg, in der Tiefe der Erde, auf dem Grund eines Flusses oder eines Sees verborgen worden sein. Das heißt, im kollektiven Unterbewusstsein, aus dem die Archetypen wie König Barbarossa, Hitler, die Götter nach ihrer Götterdämmerung hervorkommen, in welchem sie ruhen und schlafen in Erwartung der Wiederauferstehung. Dieser Schatz ist der Gral, wie wir schon ausführten. Siegfried, der Held, hat eine schöne Schlafende, das Dornröschen, die innerliche Geliebte erweckt, die niemand anderes ist als Brunhilde. Sie ist die Shakti Kundalini. Vergessen wir nicht, dass Brunhilde, die zu Siegfried in einem Verhältnis magischer Liebe stand, allein auf einer von Flammen umzüngelten, weit ab vom Nordpol gelegenen Insel lebt, wie es die älteren Legenden der Sagas berichten, von denen der Dichter des Nibelungenliedes inspiriert wird. Sie ist ganz offensichtlich Kundalini, die geflügelte Schlange, Vovresalde, die Schlange Isolde oder Brunhilde, ist eine Göttin, eine hyperboreische Zauberpriesterin, eine Walküre, die Bewohnerin der von den weißen Flammen des durchsichtigen Eises, des kalten Feuers umgebenen großen Insel Thule auf dem polaren Kontinent, die in einer Oase am Pol an der Ausgangspforte nach Valhall lebt. Brunhilde besitzt somit übernatürliche Kräfte, das Vriel, das Vareno. Sie ist eine magiekundige Jungfrau, eine Fünftgeborene. Wie es stets der Fall ist, so verliert sie diese Kräfte mit ihrer Jungfräulichkeit. In einem Kampf auf Leben und Tod beraubt sie der Held Siegfried dieser Fähigkeiten. Sie werden von ihm geraubt, wie das schon Jason und Herakles in der ewigen Kreisung der Wiederkehr getan hatten. Er bemächtigt sich des magischen Gürtels und des magischen Ringes, das heißt der Kundalini-Kraft, der in einen Gürtel magischen Feuers ringförmig eingerollten Schlange, die etwas von der Basis der psychischen Wirbelsäule entfernt liegt. Der Kampf zwischen Siegfried und Brunhilde ist also ein magisch-tantrisches Ringen um die Liebe, wobei sich der Held seiner Tarnkappe, das heißt des Astralkörpers, bedienen muss. Es spielt sich folglich nicht auf der physischen Ebene ab, sondern in einer astralen und parallelen psychischen, mentalen, inneren Welt. Es ist, kurz gesagt, die transzendenteste und endgültigste Prüfung bei der Einweihung in den Gral und sein Mysterium auf dem Wege der rechten Hand mit dem Ziele der Vergöttlichung und Erlangung der Unsterblichkeit des initiierten Helden, eine kämpferisch-solare Esoterik, die dann späterhin aus dem Abendland verschwand, die Einweihung des Cordon Dorado, des goldenen Bandes. Siegfried verrät seine Walküre. Gerade an diesem kritischen Punkt, als der Virya sich anschickt, sich in einen Divya, einen göttlichen Siddha zu verwandeln, zum Absprung auf den hyperboreischen Kontinent, das Chakra des Brahma, zur Vermählung mit der inneren Geliebten vorbereitet ist, um zum Androgyn zu werden, der die Verstofflichung überwunden hat und schon ewig ist, vergisst sich Siegfried. Er verrät seine Walküre, Lilith, und gibt Gürtel und Ring der nach außen projizierten Frau, der veräußerlichten Eva aus sterblichem Fleisch und Blut, an Kriemhilde, die verstofflichte Eva, die Menschenfrau. Die Katastrophe lässt dann nicht lange auf sich warten. Hagen, ebenfalls eine mythische Gestalt, hier wirksam als Archetyp des Hüters der Schwelle, kann die seiner Königin Walküre durch Siegfried zugefügte Schmach und die Entweihung des Grals nicht zulassen. Hagen tötet Siegfried, indem er ihn aus dem Hinterhalt an der einzigen verwundbaren Stelle seines Körpers, über die er sich bei Kriemhilde erkundigt hatte, tödlich verletzt. Ebenso wie der kriegerische Musikant Volker, der inmitten der Schlacht die Leier schlägt und das Musikinstrument und dessen Töne als furchtbare tödliche Waffe benutzt, so ist auch Hagen ein Archetyp, er ist nicht menschlich. Er ist der Sohn eines Alben namens Aldrian, das heißt eines Außerirdischen, und er kann sich mit den Wasserjungfrauen, den Undinen und anderen Wesen der Schwelle verständigen. Hagen von Tronje oder Trondheim, sicherlich Hagen von Troja, das heißt der aus dem Osten, dem Kaukasus der Asen gekommene, hat dunkle Haut, mit dem Halbschatten der Schwelle sieht er furchtbar aus, wie ein Schreckgespenst der Schneewüsten, wie ein Wächter der hyperboreischen Eisregionen, wie der abscheuliche Schneemensch, der Yeti des Himalaya. Er kann es nicht zulassen, dass der Nibelungenschatz in Kriemhildes Hände gelangt, zu der in sterbliche Hülle gekleideten Eva, und er schleudert ihn in die Tiefen des Rheins, des kollektiven Unterbewusstseins, wo er 700 Jahre, wenn der Lorbeer wieder zu blühen beginnt, darauf warten wird, dass ein anderer kommt und sich des Antlitzes der Auserwählten bemächtigt oder dass derselbe Held in der ewigen Wiederkehr sich wieder erhebt und so eine neue Möglichkeit erhält, sich unsterblich zu machen. Wenn der Held fällt, wenn der Eingeweihte scheitert und so die Hoffnung der Gestirne zunichte macht, indem er sich am göttlichen Gesetz versündigt und seine innere Geliebte verrät, dann überstürzen sich die katastrophalen Ereignisse, das Drama der Überschwemmung des Kontinents von Hyperborea, von Mu, von Atlantis. Das Gjallarhorn, das den Ruf des Schicksals ertönen lässt, erklingt in dem großen Wald der kosmischen Waltung und unvermeidlich tritt die Götterdämmerung ein und der Niedergang der halbgöttlichen Helden, der Asen und Osen bis hin zu Ragnarök, bis in die letzten Wehen und vollzieht sich durch diese beiden archetypischen Gestalten, Kriemhilde und Hagen. Es wirkt Karma, was auch durch Siegfrieds Schwert Balmung, das nun natürlich in Hagens Hände gefallen ist, versinnbildlicht wird. Und Kriemhilde ist die große Flutwelle, die Atlantis überspült. Durch die Vermählung mit Attila, die Verbindung zu denselben Hunnen und Tartaro-Mongolen, durch welche einst die Arier aus Gobi, dem heiligen Asgard im Kaukasus, und Jahrhunderte später die Gefolgsleute Hitlers aus Stalingrad vertrieben wurden, kommt es zur endgültigen Katastrophe, in der alle umkommen, auch sie selbst. Es ist kein bloßer Zufall, dass der unbekannte Verfasser des Nibelungenliedes die Elementarwesen der Steppe dazu ausersehen hat, das apokalyptische Drama, seine Götterdämmerung zu vollziehen. Hier liegt uns eine noch konkretere Voraussage über zukünftige Ereignisse vor als in der Edda. Eine Vorahnung, Vorausschau der ewigen Wiederkehr. Und das alles geschieht, weil Siegfried Verrat an seiner magischen Geliebten, seiner sonnenhaften Keuschheit, seinem ruhmvollen Androgynentum geübt hat. Alles verfällt nun der Auflösung, in einer einzigen Nacht ging Atlantis unter, die überirdische Ordnung zerbricht, als wäre sie nie dagewesen, wie eine nicht existente Blume, wie ein Wahnbild. Eine von Gott gebotene Möglichkeit wird verpasst, wie bei Parzival, als er versäumt, die entscheidende Frage zu stellen. So verläuft die Sternen- und Erdengeschichte der verstofflichten, der involutionierten Menschheit, der von den Sternen herabgefallenen Halbgötter. Ein großartiger Archetyp erscheint wieder auf Erden und erzählt von sich selbst im Heldenlied der Nibelungen. Von der Hand eines unbekannten Verfassers des 13. Jahrhunderts kann es wohl nach eigenen Vorstellungen kaum niedergeschrieben worden sein. Jemand, es, hat es durch ihn, über ihn hinweggetan. Dass sich solche Dinge so abspielen, ist mir wohl bekannt. Der Verfasser diente als Werkzeug. Er wollte etwas tun, es kam jedoch dabei etwas heraus, dessen letzte Auswirkungen zu verstehen er außerstande war.